Die Christianisierung und der Untergang des antiken Götterhimmels. Nach der biblischen Überlieferung offenbarte Gott die heiligen 10 Gebote durch Moses. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus dem Diensthaus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Obwohl kein Christ, habe ich meine christliche Erziehung stets geschätzt und hochgehalten. Es entspringt deshalb keineswegs einem antichristlichen Impuls, wenn ich den jüdisch-christlichen Monotheismus, der auch eine wesentliche Quelle des islamischen Glaubens ist, für den Ursprung der meisten Formen des Tugendterrors halte. Das jüdische Volk war wohl stets zu klein, um wirklich wirksam zu missionieren. Außerdem stand im Missionsdrang das Bewusstsein der ethnischen Einheit und der gemeinsamen Abstammung entgegen. Das Christentum dagegen hatte schon sehr bald einen universalistischen Anspruch. Und die Missionierung drang schnell über die Grenzen des jüdischen Volkes hinaus. Die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 durch die Römer und der Beginn der jüdischen Diaspora taten ein Übriges. Die große Stabilität und lange Lebensdauer des Römischen Reiches hatten nicht nur mit der militärischen Überlegenheit und zivilisatorischen Stärke der Römer zu tun, sondern auch mit ihrer kulturellen und religiösen Toleranz. Der antike Götterhimmel war weit und groß. Er integrierte ohne weiteres auch ägyptische und persische Kulte. Auch die Religionsfreiheit der Juden wurde respektiert. Schon die Passionsgeschichte zeigt ja klar, dass der römische Statthalter Pontius Pilatus auch deshalb Jesus zur Kreuzigung freigab, weil er sich der offenkundigen Mehrheitsmeinung der überwiegend jüdischen Menge, die da rief, kreuziget ihn, nicht widersetzen wollte. Mit Pilatus' Worten, ich wasche meine Hände in Unschuld, wurde die Kreuzigung Christi auch zum Ergebnis einer internen jüdisch-religiösen Auseinandersetzung, aus der sich die römische Staatsmacht raushielt. Die Christen haben im Römischen Reich über 3 Jahrhunderte zwar immer wieder schreckliche Verfolgungen erfahren. Missionierung und Ausbreitung konnten aber auch über lange Zeiten und in vielen Regionen weitgehend ungestört erfolgen. Die religiöse Toleranz der römischen Herrschaft fand jedoch an einem Punkt ihre Grenze. Nach dem Übergang von der Republik zur Cäsarenherrschaft wurde die Institution des Kaisers mehr und mehr zur eigentlichen Quelle der Legitimation. Auf ihn waren die Beamtenschaft und das Militär ausgerichtet. Bestimmt wurden die Kaiser entweder durch ihre Vorgänger oder aus den Kreisen des Militärs. Die Bestätigung durch den Senat in Rom war rein formell und entfiel seit Ende des 2. Jahrhunderts ganz. In der Tradition des orientalischen Herrschertums wurde die Legitimation des Kaisers dadurch gestärkt, dass ihm göttliche Eigenschaften zugeschrieben wurden. Er erhielt deshalb auch den Beinamen Divus. Dem göttlichen Kaiser wurden regelmäßig Opfergaben gebracht. Wie die Angehörigen aller anderen Religionen auch, mussten sich die Christen daran beteiligen, wenn sie als loyale Staatsbürger gelten wollten. Ihre Weigerung, das zu tun, weckte Zweifel an ihrer Staatstreue und war der Anlass für viele Verfolgungen. Diese Weigerung war andererseits konsequent, wenn man den Monotheismus ernst nahm. Die Unbedingtheit des christlichen Glaubens an den einen eifersüchtigen Gott sorgte zusammen mit der konkreten Heilserwartung und dem Eifer der Gläubigen für eine schnelle Verbreitung des Christentums. Zudem führte der Geburtenreichtum der Christen in der recht geburtenarmen Spätantike schon aus demografischen Gründen zu einem starken Wachstum des christlichen Bevölkerungsanteils. Die unter Kaiser Diokletian zum Ende des 3. Jahrhunderts erneut aufgenommenen Christenverfolgungen waren nur das letzte Aufbäumen gegen die Ausbreitung des Christentums. Im Jahre 313 erkannte Kaiser Konstantin mit dem Toleranzedikt von Mailand die eingetretene Entwicklung an. Mit seinem Übertritt zum christlichen Glauben einige Jahre später wurde das Christentum praktisch zur Staatsreligion. Die Toleranzversprechen hatten indes nur eine kurze Lebensdauer. Nur 80 Jahre später, im Jahre 392, schloss Kaiser Theodosius die berühmtesten und am meisten verehrten Tempel, darunter den Apollontempel in Delphi, und verbot alle öffentlichen und privaten Kulthandlungen des Heidentums. William Seston schreibt dazu: Jetzt ist nicht mehr die Kirche allein das Ebenbild der himmlischen Monarchie, auch das Reich wird dazu. In diesem Augenblick kommt zum ersten Mal die der römischen Tradition so völlig fremde Idee des Glaubenskrieges auf. Für die nächsten 1300 Jahre war damit die Religionsfreiheit abgeschafft. Jetzt begann vielmehr das Zeitalter, in dem man wegen Religionen Kriege führte. Das gewiss nicht weniger kriegerische Altertum kannte diesen Kriegsgrund nicht. Schon in der christlichen Spätantike und im frühen Mittelalter führten Glaubensauseinandersetzungen, zunächst mit den Arianern, dann zwischen römisch-lateinischer und griechisch-orthodoxer Kirche, zu erheblichen Auseinandersetzungen, die teilweise auch gewalttätig ausgetragen wurden. Schon zu Zeiten des Römischen Reiches wurde aus dem Gottkaiser der Kaiser von Gottes Gnaden. 70 Jahre nach dem Edikt von Mailand, mit dem der Weg des Christentums in die Staatsreligion begonnen hatte, betonte der Bischof Ambrosius von Mailand das Recht der Kirche, über den Kaiser zu Gericht zu sitzen. Dieser war nunmehr der weltliche Arm im Dienste des Glaubens. Und aus Angst vor Exkommunikation gab Kaiser Theodosius dem Bischof Ambrosius immer wieder nach. So schritten plötzlich Staat und Kirche Arm in Arm, unter Führung der geistlichen Macht, und die Kirche forderte Staatstreue gegenüber der christlichen, weltlichen Herrschaft. Noch im 20. Jahrhundert finden wir diese Logik im Spanien des General Franco. In der Konsequenz zielte diese Entwicklung auf die Freiheit der Gedanken. Abweichler vom Glauben wurden seit dem frühen Mittelalter unnachsichtig verfolgt und, wenn es ging, ausgerottet. Das galt für den Kreuzzug gegen die Albigenser im Südwestfrankreich des 13. Jahrhunderts. Das lag im Kern den Kreuzzügen des 12. und 13. Jahrhunderts nach Palästina zugrunde. Das prägte die Kriege gegen die Hussiten im Böhmen und Mähren des 15. Jahrhunderts. Und das führte im 16. und 17. Jahrhundert zu einer Kette von Glaubenskriegen, die sich über anderthalb Jahrhunderte hinzogen. Die kriegerische Ausbreitung des Islams im östlichen und südlichen Mittelmeerraum seit dem 7. Jahrhundert, die erst 1683 vor Wien gestoppt werden konnte, ist nur eine andere Seite derselben Medaille. Was hat das alles mit Tugendterror zu tun? Das sehen wir im Vergleich mit der antiken Welt. Die griechisch-römische Kultur hatte eine Freiheit der Gedanken sowie eine Vielfalt der Weltbilder und Lebensstile mit sich gebracht, die eher durch die Christianisierung als durch die Wirren der Völkerwanderung zerstört wurde. Vielleicht war der Sieg des Christentums aber auch eine Folge davon, dass man der innerweltlichen Vielfalt müde geworden war und nach der einen großen Wahrheit suchte. Wie auch immer, das antike Erbe der geistigen Freiheit versank für rund 900 Jahre in einen relativen Tiefschlaf und wurde in größerem Stil erst seit dem 14. Jahrhundert mit der Renaissance wiederentdeckt. Die Rückkehr der realen, diesseitigen Welt in den Mittelpunkt des Interesses von Kunst und Wissenschaft leitete gleichzeitig den allmählichen Rückzug und Niedergang christlichen Gedankenguts ein. Der Tugendterror allerdings überlebte. Die Idee, es gebe für den Menschen, für seine Bestimmung, für den Sinn der Geschichte oder was auch immer, eine absolute Wahrheit, in deren Interesse man schädliche Irrlehren bekämpfen müsse, wechselte nur ihre äußere Gestalt. Diese säkularen Formen des Tugendterrors, vom Wohlfahrtsausschuss der Französischen Revolution über Stalins Kerker bis hin zur Gewaltherrschaft der Roten Khmer, konnten es an Schrecken mit den Terrortaten im Namen des christlichen Glaubens allemal aufnehmen. Heute begegnet uns der Tugendterror in ganz unterschiedlichen Formen. Nicht alle sind gewalttätig. Aber so wie der Mops zu 100% vom Wolf abstammt und jede einzelne seiner Gemütsregungen aus dessen DNA bezieht, so stehen der eifernde evangelische Linkspastor oder der mit der Wahrheit im Dienste der guten Sache freizügig umgehende Spiegelredakteur in der Tradition des 2000-jährigen abendländischen Tugendterrors. Die Heilige Inquisition. Im frühen Christentum war der Bischof von Rom nur Primus inter pares gewesen. Aber das römische Gottkaisertum und die symbolische Bedeutung Roms als Mittelpunkt der Welt färbten mit der Zeit auf seine Rolle ab. Und so wurde er als Stellvertreter Gottes auf Erden der Herr einer strikt hierarchischen geistlichen Macht, die den Anspruch hatte, sich in Glaubensfragen auch des Arms der weltlichen Macht zu bedienen und über Kaiser und Könige zu herrschen. Zur Logik des monotheistischen Glaubens mit Alleinvertretungsanspruch gehörte auch die Kontrolle der inneren Glaubenswelt, also der Gedanken aller Gläubigen. Die Kirche sah sich grundsätzlich dazu berechtigt, gegen Häresie und Ketzerei nicht nur auf dem Weg der Überzeugung, sondern auch durch Bestrafung bis hin zur Ausrottung vorzugehen. Das war in verschiedenen Worten aus der Bibel als Interpretationsmöglichkeit so angelegt, und diesen Weg gingen auch die großen Kirchenlehrer. Bereits Jesus sagt in der Offenbarung des Johannes: Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Für diejenigen, die Bibel wörtlich nahmen, bildete da der Feuertod für Ketzer die logische Konsequenz. Apostel Paulus schrieb zum Umgang mit Ketzern: Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermals ermahnt ist. Hier kommt das Instrument der sozialen Isolierung als Mittel des Tugendterrors ins Spiel. Im frühen 5. Jahrhundert befasste sich der in der römischen Provinz Afrika lebende Kirchenvater Augustinus mit der Sekte der Donatisten, die sich von der römischen Kirche abgespalten hatten. Er forderte notfalls Zwangsmaßnahmen des Staates gegen sie und schrieb: Wir möchten sie verbessert haben, nicht getötet. Wir wünschen uns den Triumph der Kirchenzucht, nicht den Tod, den sie verdienen. Im gleichen Denkstil forderte der Kirchenlehrer Thomas von Aquin 800 Jahre später in seiner Summa Theologica für Häretiker die Exkommunikation und die Todesstrafe. Die Annahme des Glaubens ist freiwillig, den angenommenen Glauben beizubehalten notwendig. Die von der Kirche anzuwendenden Mittel der Gedankenforschung, der Glaubenskontrolle und des Vorgehens gegen Ketzer und Häretiker wurden seit der Frühzeit in zahlreichen päpstlichen Bullen geregelt. Eines davon war die Exkommunikation, die lebensbedrohlich wirkte und den deutschen Kaiser Heinrich IV. Am 25. Januar 1077 zum Gang nach Canossa zwang. Es gab aber auch förmliche Ausrottungsfeldzüge gegen Sekten wie die Albigenser oder Hussiten. Mit der Zeit wurden die Verfahren der Glaubenskontrolle und der Bestrafung der Abtrünnigen systematisch geregelt und erhielten den Sammelnamen Inquisition. Die Bestrafung war im äußersten Falle der Feuertod. Seit dem 18. Jahrhundert nahm die Bedeutung der Inquisition ab, aber die entsprechende oberste Behörde existierte im Vatikan bis 1908. Dann wurde sie umgetauft in Sanctum Officium. 1965 wurde daraus die Kongregation für die Glaubenslehre, Doctrina Fidei, der lange Zeit Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Vorstand. Bis heute weiß man nicht, ist die darin zum Ausdruck kommende Abmilderung religiösen Tugendterrors Ergebnis wachsender kirchlicher Schwäche oder zunehmender Einsicht? Wo man sich des Wahrheitskerns einer Religion mit Alleinvertretungsanspruch oder einer entsprechenden Ideologie völlig sicher ist, da hat nämlich die Toleranz gegenüber denen, die sich in Wort und Tat entziehen und sogar Widerstand üben, keine Funktion mehr, außer sich in Zeiten der Schwäche selbst zu schützen. In Sonnenfinsternis stellt Arthur Köstler dem Kapitel »Das zweite Verhör« ein Wort von Dietrich von Nieheim aus dem Jahre 1411 voran. Zitat: Wird die Existenz der Kirche bedroht, so ist diese sogar von den Moralgesetzen dispensiert. Der Zweck der Einheit heiligt jedes Mittel. List, Trug, Gewalt, Geldspenden, Kerker, Tod. Denn alle Ordnung ist um der Gesamtheit willen da, und der Einzelne muss dem allgemeinen Wohle weichen. Zitat Ende. Der ganzheitliche beziehungsweise totalitäre Anspruch dieser Grundhaltung, der die vielen über den Einzelnen stellt, pflanzte sich bis heute über alle Systeme des Tugendterrors fort. Bei den Nazis pervertierte dies dann zu: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Hexer und Hexen. Die Inquisition war im Wesentlichen der zentral gesteuerte Tugendterror einer Organisation, die den Anspruch hatte, die Gedanken der Menschen umfassend zu lenken und zu kontrollieren. Beim Aufspüren der Ketzer und Heretiker war man nicht zimperlich und benutzte auch die Mittel der Denunziation. Ebenso gehörten Rufmord und soziale Isolierung zu den Sanktionen. So hoffte man, der sozialen Ansteckung unter den Abweichlern zu begegnen und umgekehrt die soziale Ansteckung mit der richtigen, opportunen Geisteshaltung zu befördern. Anders stand es mit den Hexenverfolgungen. Zwar glaubten sowohl die katholische Kirche als auch die unterschiedlichen evangelischen Glaubensrichtungen an die Existenz von Zauberei und Hexerei. Selbst Luther und Calvin hingen dieser Meinung an und befürworteten die Todesstrafe für Hexer und Hexen. Aber das kann die plötzliche Verbreitung von Hexenverfolgungen ab etwa 1450 und ihr weitgehendes Verschwinden rund 300 Jahre später nicht erklären. Staatliche und kirchliche Autoritäten wirkten vielmehr bei Hexenverfolgungen im Durchschnitt eher bremsend. Beschuldigungen ergaben sich aus Gerüchten und Denunziation, bis sie plötzlich eine subjektive Wirklichkeit gewannen, die in der Realität und in beweisbaren Sachverhalten gar nicht verankert war. Stark erinnert fühlt man sich an die spektakulären Prozesse über den Wormser Kindesmissbrauch von 1993 bis 1997, die viele Beschuldigte umfassten und scheinbar eine eisenharte Beweislage hatten, bis sich plötzlich alles in Luft auflöste. Beispielhaft für das Wirken von Denunziation und Gerüchten ist die Hexenverfolgung in Skandinavien. Der erste Hexenprozess in Skandinavien fand 1601 in Finnmark statt. Zwei Männer wurden zum Feuertod verurteilt, weil sie einen königlichen Beauftragten durch Schadzauber getötet haben sollten. Von 1601 bis 1678 wurden 90 Personen, meist Frauen, verbrannt. Es waren die schwersten Verfolgungen in Norwegen in Friedenszeiten. 1617 warf man einigen Frauen vor, sie hätten durch Zauberei ein Unwetter hervorgerufen, das 40 Fischer an einem Tag ertrinken ließ. Sie wurden verbrannt. Offenbar wurden Hexenverfolgungen von einem großen Teil der Menschen nicht nur toleriert, sondern von breiten Bevölkerungsschichten gefordert und sogar organisiert. Es waren also durchaus Erscheinungen von Lynchjustiz dabei, die umso besser unter Kontrolle blieben, je besser der staatliche Justizapparat organisiert war. Besonders bekannt wurden die Hexenverfolgungen, die 1692 in Salem in Neuengland stattfanden. Ein schier unentwirrbares Geflecht von Gerüchten und Denunziationen schuf in dieser überschaubaren Gemeinschaft von Puritanern eine Scheinwirklichkeit, die offenbar die meisten Mitglieder gefangen nahm. Es gab 20 Hinrichtungen. 6 weitere Beschuldigte starben im Gefängnis. Dann kam der Spuk allmählich zum Erliegen und die britische Gerichtsbarkeit machte dem Ganzen ein Ende. Dieses Rätsel der irregeleiteten Meinungsbildung durch soziale Ansteckung hat immer wieder fasziniert. In Arthur Millers Theaterstück Hexenjagd zeigt sich die ganze Verblendung in den Worten des stellvertretenden Gouverneurs Danforth, der 91 Menschen als Zeugen verhaften lässt, weil sie in einer Petition die Unschuld einiger angeblicher Hexen beteuert hatten. Zitat: Sie müssen einsehen, dass man entweder für dieses Gericht ist oder dagegen. Es gibt keinen Mittelweg. Dies ist eine strenge Zeit, eine genaue Zeit. Wir leben nicht mehr in der Dämmerstunde, wo sich das Böse mit dem Guten mischte. Dank Gottes Gnade scheint jetzt hell die Sonne. Und die, die das Licht nicht fürchten, werden sie sicherlich preisen. Zitat Ende.